vor Qualen sehnte nach dem rohen, lauten Meer. Inmitten von Europa, solch grenzenloser Schmerz und Träume von der stillen, weiten, riesengroßen See. Sehnsucht nach der Ruhe vor dem Sturm am Ozean.